Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Ausgabe. Heute Nacht gibt's Musik von Mick Taylor und seinen Rolling Stones. Am Mikrofon ist noch bis 3 Uhr Michael Frank. Einer der Sternstunden für mich im Werk der Rolling Stones, Sway, die zweite Nummer vom 71er Album Sticky Fingers. Den Neugierigen war damals schon beim Blick in die Besetzungsangaben aufgefallen, dass Keith Richards gar nicht die brachiale Rhythmusgitarre bei der Nummer spielte, sondern Mick Jagger. Die wunderbaren Linien der Solo-Gitarre malte Mick Taylor. Aufgenommen wurde der Song 1970 in Mick Jaggers Landsitz Stargroves. Die Stones hatten sich ein mobiles Tonstudio bauen lassen und konnten so im angenehmen Ambiente des Hauses Musik machen. Dabei erwies sich der junge Toningenieur Andy Jones als wirklich kreativer Kopf. Das Schlagzeug von Charlie Watts ließ er in einem Erker aufbauen, Mick Taylors Gitarrenverstärker stand im Kamin und im Schornstein wurden Mikrofone installiert. Sway war der erste Stones-Song, der mit dem mobilen Tonstudio in Jaggers Haus aufgenommen wurde. Keith Richards wird zwar wie üblich neben Jagger als Co-Autor von Sway geführt, Ich glaube mich aber an Aussagen von Mick Taylor zu erinnern, wonach die eine oder andere musikalische Idee zu dem Song von ihm selber stammte. Dass sein Name nicht im Kleingedruckten als Co-Autor auftauchte, war auch bei Moonlight Mile und Time Waits for No One so. Beide Songs wichen deutlich von den anderen Songformaten der Glimmer Twins ab. Um Mick Taylor und seine Rolling Stones geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Ziemlich genau vor 40 Jahren, im Juni 1969, wurde er in der Öffentlichkeit als Nachfolger von Brian Jones bei den Rolling Stones präsentiert. Den ersten Gig mit den Stones spielte der damals 20-jährige Mick Taylor am Samstag, den 5. Juli 1969, vor geschätzten 300.000 Leuten im Londoner Hyde Park. Jagger hatte ein paar Wochen zuvor den Erfolg des ersten Hyde Park Free Concerts von Blind Faith erlebt und erkannte vermutlich die Publicity-Möglichkeiten, vor so einer Kulisse zu spielen. Zwei Tage vor dem Konzert, am Donnerstag, den 3. Juli, ertrank Brian Jones in seinem Swimmingpool. Statt das Konzert abzusagen, entschloss man sich, eine Art Memorial-Konzert aus dem Hyde Park-Gig zu machen. Zu Beginn rezitierte Mick Jagger ein Gedicht von Percy Shelley und dann folgt diese Nummer. All right. Die erste Nummer, die die Rolling Stones beim Comeback-Konzert im Londoner Hyde Park am 5. Juli spielten, war eine Komposition von Johnny Winter, I'm Yours and I'm Hers. Die Nummer war gerade erst auf dem Debütalbum Johnny Winters für Columbia Records erschienen und kurzfristig ins Repertoire genommen worden. Leider spielte die Band den Song nie wieder live. Um Mick Taylor und seine Rolling Stones geht's also heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk, und bei der Gelegenheit werden auch einige seltene Live-Mitschnitte aus seiner Zeit bei den Stones zu hören sein. Mick Taylor war 20 Jahre, als er im Juni 69 bei den Stones einstieg. Empfohlen von seinem früheren Arbeitgeber John Mayle wurde Taylor erstmal zu einer Studio-Session eingeladen. Die Stones arbeiteten gerade an dem Song Live With Me. Taylor wird in Philip Norman Stones Biografie mit den Worten zitiert: Ich gab ihnen einen Riff für die Nummer und der schien ganz gut zu passen. Ich dachte noch immer, das wäre eine Probesession, um zu entscheiden, ob ich bei der neuen Platte mitmachen sollte. Erst am Ende der Session begriff ich, dass sie mich als Bandmitglied wollten. Die Mitgliedschaft bestand dann allerdings doch nicht sofort, ergänzt Philip Norman in seinem Buch bissig. Anfangs sollte Mick Taylor bei der Band als Angestellter für 150 Pfund pro Woche tätig sein. Erst wenn es zufriedenstellend lief, sollte er auch Anteile aus den Konzertgagen und Plattentantiemen erhalten. Im Sommer 69 war die erste Single mit Mick Taylor an der Gitarre überall ein Hit, Honky Tonk Women. Im November erschien das neue Stones-Album Let It Bleed in den USA, es war aber bis auf zwei Songs noch vor Taylors Zeit bei den Stones aufgenommen worden. Am 9. November 69 spielten die Stones in Oakland, Kalifornien. Einer der Songs, die sie an diesem Abend spielten, war ein damals schon 4 Jahre alter Song, I'm Free, ursprünglich die B-Seite einer Single in Amerika. In der 69er Version aus dem Oakland Coliseum zelebriert Mick Taylor nicht nur eins seiner schönsten Soli, er verziert die Strophen zusätzlich noch mit einer völlig eigenständigen Gegenmelodie, die in meinen Ohren schon fast orientalisch klingt. Any old child. zweimal die Rolling Stones während ihrer USA-Tournee im November 1969. Los ging's mit I'm Free, aufgenommen am 9. November 1969 im Coliseum von Oakland, Kalifornien, und zwar während der zweiten Show der Band an diesem Abend. Auf Platte erhältlich waren Songs aus dieser Show schon ein paar Wochen später. Der Mitschnitt, der als erstes Bootleg der Stones Geschichte machte, erschien damals unter dem Titel Liver Than You'll Ever Be. Ganz legal standen 20 Jahre später LPs aus Luxemburg mit diesem Titel in Regalen der Plattenläden. Eine Gesetzeslücke hatte findigen Geschäftsleuten und Stones-Fans die Veröffentlichung ermöglicht. Und auf Flohmärkten oder eBay lassen sich vermutlich auch heute noch Exemplare davon auftreiben. Die zweite Nummer, die gerade zu hören war, war natürlich Stray Cat Blues, aufgenommen im New Yorker Madison Square Garden bei einer der beiden Shows, die die Stones am 27. und 28. November 1969 dort spielten. Nachzuhören auf dem 1970 veröffentlichten offiziellen Live-Album Get Ya Ya Ya's Out. Yeah! Das war zuletzt ein Track vom 72er Doppelalbum Exile on Main Street, Ventilator Blues, aufgenommen in einem stickigen Keller von Keith Richards damaliger Villa im Süden Frankreichs. Ventilator Blues ist der einzige Stones-Song, bei dem Mick Taylor als Co-Autor aufgeführt wird. Davor war die ungewöhnlichste Nummer vom 71er Stones-Album Sticky Fingers zu hören, Can't You Hear Me Knocking. Der kratzbürstige Song im ersten Teil der 7-Minuten-Nummer kippt unvermittelt um in eine offene Jam-Session mit einem prima Saxophon-Solo von Bobby Keys und einem Santana-ähnlichen Solo von Mick Taylor. Kurz nach Veröffentlichung von Exile on Main Street im Mai 72 ging die Band ein weiteres Mal auf USA-Tournee. Gang, will have fallen to the station. Suitcase in the hand. In my hands. Hey, it's hard to tell, it's hard to tell. All your love and mine. The train come in the station in a look in the thank you. Die Rolling Stones mit Mick Taylor als Leadgitarrist. Das waren drei Aufnahmen von der 72er USA-Tournee der Stones. Zu hören waren Bitch mit prima Klaviereskapaden von Nicky Hopkins, der alte Robert Johnson-Song Lovin' Wayne und Jumpin' Jack Flash. Die Rhythmusgitarre, die Mick Taylor bei dieser Version von Jumpin' Jack Flash spielt, ist vom Feinsten und widerlegt Vorurteile, er sei nur ein fähiger Solo-Gitarrist. Die Morse-Effekte, die er bei dieser Version mit Hilfe des Tonabnehmer-Umschalters zaubert, sind einfach unerhört. Beim nächsten Stone-Song hatte Mick Taylor Gelegenheit, die ganze Gitarrenlandschaft allein zu malen. Aufgenommen wurde der Song 1972 in Jamaika, ganz ohne Keith Richards. And it's showing that I'm cold. sometime I wanna wrap my cord around her. Sometime I wanna burn a candle for ya. Sometime I wanna wrap my cord around ya, Lord. Sometime I wanna burn a candle for ya. Yes, I wanna keep ya. Einer der schönsten Balladen der Stones, Winter, vom 1973 veröffentlichten Album Goat's Head Soup. Die erste Soundcheck-Stunde mit Mick Taylor und seinen Rolling Stones ist fast zu Ende, bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 2 Uhr. Jetzt noch ein Ausflug nach Brüssel, wo die Stones im Rahmen ihrer 73er Europa-Tournee auftraten. Es ist der 17. Oktober. Die Stones spielten an diesem Abend 2 Shows. Hier ist der Schluss der ersten, Street Fighting Man.